ist der Erlöser, Jesus Gottes Sohn, Gottes Lamm erwählt zu tragen, unser Sündelohn. Danke, lieber Vater, du gabst uns deinen Sohn, dein Geist gibt uns die Kraft zu dienen, bis wiederkommt. Jesus, mein Erlöser, ist der aller Namen, Gottes Lamm erwählt zu tragen, meine Sündelohn. Danke, lieber Vater, du gabst uns deinen Sohn, dein Geist gibt uns die Kraft zu dienen, bis wiederkommt. Einst werd ich ihn sehen in der Herrlichkeit, meinem König werd ich dienen bis in alle Ewigkeit. Danke, lieber Vater, du gabst uns deinen Sohn, dein Geist gibt uns die Kraft zu dienen, bis wiederkommt.